Abschnitt 6 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 3. Kapitel, Teil 1. Der Doktor wiederholte die Auskunft der Dienerin in einem Tone, aus dem unverkennbar heftiger Ärger sprach, dass er nicht weiter als bis zur Haustür vorgelassen werden sollte. »Ihre Herrin ist nicht wohl genug, um Besuch empfangen zu können? Geben Sie ihr diese Karte«, sprach er, »und sagen Sie ihr, das nächste Mal, wenn ich käme, erwartete ich, sie werde wohl genug sein, mich empfangen zu können.« Hätte mir seine Stimme nicht deutlich verraten, dass er sich gegen Mrs. Oldershaw nicht eben freundlich gesinnt fühlte, so hätte ich bestimmt unsere alte Bekanntschaft nicht geltend gemacht. Allein wie die Dinge lagen, fühlte ich mich getrieben, mit ihm oder mit sonst jedem zu sprechen, der mit Mutter Jezebel ein Hühnchen zu pflücken hatte. Das war wohl mehr als meine kleine Rancune gegen sie. Jedenfalls schlüpfte ich rasch die Treppe hinunter und hinter dem Doktor aus der Tür tretend, holte ich ihn bald auf der Straße ein. Wie ich seine Stimme erkannt hatte, so erkannte ich jetzt seinen Rücken, als ich ihm nachging. Als ich ihn indes bei seinem Namen rief und er einigermaßen betroffen sich umdrehte und vor mir stand, war ich meinerseits betroffen. Das Gesicht des Doktors war vollkommen metamorphosiert. Sein kahler Kopf stak unter einer künstlich grau melierten Perücke. Er hatte sich den Backenbart wachsen lassen und ihn gefärbt, damit er zu seiner Haartour passte. Eine hässliche Brille mit großen, runden Gläsern thronte anstatt des zierlichen Augenglases, dessen er sich sonst zu bedienen pflegte, auf seiner Nase, und ein schwarzes Halstuch, welches ein ungeheurer Hemdkragen überragte, erschien als der merkwürdige Nachfolger der geistlich weißen Krawatte von ehedem. Nichts blieb an dem Manne, wie ich ihn einst kannte, als die behagliche Beleibtheit seiner Figur und die vertrauliche Verbindlichkeit und Sanftheit seiner Stimme und Manier. »Freue mich, Sie wiederzusehen«, sagte er, sich etwas ängstlich umsehend und seine Visitenkartentasche äußerst hastig hervorziehend. »Aber, meine liebe Miss Gwilt, erlauben Sie mir, dass ich einen kleinen Irrtum Ihrerseits berichtige. Dr. Downward von Pimlico ist tot und begraben, und Sie werden mich außerordentlich verpflichten, wenn Sie ihn unter keiner Bedingung je wieder erwähnen.« Ich nahm die Karte, die er mir darbot, und entdeckte, dass ich jetzt mit Dr. Ledoux vom Sanatorium Fairweather Vale in Hampstead zu sprechen hatte, wenn ich dem neuen Namen meines alten Bekannten gerecht werden wollte. »Sie scheinen es für nötig erachtet zu haben«, sagte ich, »sehr vieles zu verändern, seit ich Sie zum letzten Male gesehen habe. Ihren Namen, Ihre Wohnung, Ihre persönliche Erscheinung und die Spezialität meiner Praxis«, fiel der Doktor ein. »Ich habe von dem ursprünglichen Besitzer, einem Mann von wenig Unternehmungsgeist und ohne Hilfsquellen, einen Namen, ein Diplom und ein zur Aufnahme von Nervenkranken bestimmtes, nur erst teilweise vollendetes Sanatorium gekauft. Wir sind bereits soweit, einigen bevorzugten Freunden einen Blick in unser Etablissement gestatten zu können. Kommen Sie und besuchen Sie uns. Gehen Sie meinen Weg. Bitte nehmen Sie meinen Arm und sagen Sie mir, welchem glücklichen Zufall ich das Vergnügen verdanke, Sie wiederzusehen.« Ich unterrichtete ihn von den Umständen genau, wie sie stattgehabt hatten, und setzte hinzu, um mich seiner Beziehungen zu seinen früheren Verbündeten in Pimlico zu vergewissern, dass ich höchlichst erstaunt gewesen sei, vor einem so alten Bekannten, wie er es sei, Mrs. Oldershaws Tür verschlossen zu sehen. Vorsichtig, wie er war, tat mir doch die Art und Weise, wie er meine Bemerkungen aufnahm, sofort dar, dass mein Verdacht in Betreff einer Entfremdung wohl begründet war. Sein Lächeln verschwand, und ärgerlich und aufgeregt setzte er seine hässliche Brille auf seinem Nasensattel fest. »Verzeihen Sie gefälligst, wenn ich die Beantwortung dieser Frage ganz Ihrem eigenen Scharfsinne überlasse«, sagte er. »Leider ist mir unter den obwaltenden Umständen eine Unterhaltung über Mrs. Oldershaw nichts weniger als angenehm. Eine geschäftliche Verlegenheit, die mit unserer früheren Verbindung in Pimlico im Zusammenhang steht, ohne alles Interesse für eine elegante und eher geistreiche junge Dame wie Sie. Was haben Sie mir Neues zu erzählen? Haben Sie Ihre Stellung in Thorpe Ambrose aufgegeben? Wohnen Sie jetzt in London? Kann ich in irgendeiner Weise in meinem Beruf oder sonst wie Ihnen dienen?« Diese letzte Frage war von größerer Bedeutung für mich, als er ahnte. Bevor ich antwortete, fühlte ich die Notwendigkeit, mich von seiner Gesellschaft loszumachen und eine kleine Frist zur Überlegung zu gewinnen. »Sie haben mich gütig um meinen Besuch gebeten, Doktor«, sagte ich. »Sehr wahrscheinlich, dass ich in Ihrem stillen Hause in Hampstead Ihnen etwas zu sagen habe, was ich Ihnen in der lärmenden Straße hier nicht sagen kann. Wann treffe ich Sie in Ihrem Sanatorium? Vielleicht zu einer späteren Stunde noch heute?« Der Doktor versicherte mir, er sei eben auf dem Nachhauseweg begriffen und bat mich selbst, die Stunde meines Besuchs zu bestimmen. »Nachmittags«, sagte ich, und eine anderweitige Verabredung vorschützend, rief ich den ersten der vorüberfahrenden Omnibusse an. »Vergessen Sie die Adresse nicht«, sprach der Doktor, während er mir in den Wagen half. »Ich habe ja Ihre Karte«, antwortete ich, und so schieden wir. Ich begab mich nach dem Hotel zurück und in mein Zimmer, wo ich mich sehr ernstem Nachdenken überließ. So unverrückt wie zuvor stand mir das ernste Hindernis der Unterschrift im Trauungsregister noch immer im Wege. Alle Hoffnung, bei Mrs. Oldershaw Hilfe zu finden, war dahin. Fortan konnte ich sie nur als eine im Verborgenen lauernde Feindin betrachten, die Feindin, die, wie ich jetzt nicht mehr zweifeln konnte, mich verfolgt und belauert hatte, als ich das letzte Mal in London war. Wohin konnte ich mich sonst um den Rat wenden, den mich meine unselige Geschichts- und Gesetzunkenntnis bei Erfahrenen, als ich es bin, zu suchen zwingt? Konnte ich zu dem Sachwalter gehen, den ich konsultierte, als ich Midwinter gern unter meinem Mädchennamen heiraten wollte? Unmöglich, ganz abgesehen von der kalten Aufnahme, die er mir bei meinem letzten Besuche zuteilwerden ließ, bezog sich der Rat, den ich diesmal brauchte, bemerkte ich die Tatsachen noch so sehr, auf die Vollführung eines Betrugs, wie ihn kein respektabler Rechtsanwalt fördern helfen würde, der noch Namen und Charakter zu verlieren hat. Gab es sonst eine andere kompetente Persönlichkeit, an die ich denken konnte? Es gab eine, und nur diese eine, den Doktor, welcher in Pimlico gestorben und in Hampstead wieder aufgelebt war. Ich wusste, dass er keine Skrupel kannte, dass er die Geschäftserfahrung besaß, die mir abging, und so gescheit verschlagen und weitsichtig war wie nur irgendein Mann in London. Überdies hatte ich heute Morgen zwei wichtige Entdeckungen gemacht, die ihn berührten. Erstens stand er auf keinem guten Fuße mit Mrs. Oldershaw, was alle Gefahr ausschloss, dass, wenn ich ihm traute, sich die beiden wieder mich verbinden möchten. Zweitens nötigten ihn die Verhältnisse noch immer, sich unter falscher Hülle sorgfältig zu verstecken, woraus mir eine Gewalt über ihn erwuchs, wie er sie in keiner Beziehung je größer über mich gewinnen konnte. Unter solchen Umständen war es, so nach für meine Zwecke der Rechte, der einzige Mann, und dennoch trug ich Bedenken, zu ihm zu gehen, zauderte eine volle Stunde und länger, ohne zu wissen, warum. Es war 2 Uhr, als ich mich endlich entschloss, dem Doktor einen Besuch zu machen. Nachdem ich hierauf fast noch eine ganze Stunde mit der Überlegung verbracht hatte, wie weit ich ihn ins Vertrauen ziehen sollte, sandte ich schließlich nach einem Cab und machte mich nach 3 Uhr auf den Weg nach Hampstead. Ich hatte einige Schwierigkeiten, das Sanatorium zu finden. Fairweather Vale stellte sich als eine ganz neue Gegend dar, südlich unter dem Plateau von Hampstead gelegen. Der Tag war trübe und der Ort sah sehr trist aus. Den Zugang zu demselben bildete eine alte Allee, die vor dem die Park Avenue eines Landsitzes gewesen sein mochte. An ihrem Ende gelangten wir zu einem Wildnis von freiem Lande, aus dem hier und da halbfertige Villen aufragten und wo ein hässliches Ensemble von Brettern, Schubkarren und Baumaterialien aller Art nach rechts und links den Weg versperrte. In einem Winkel dieser Szene der Verwüstung stand ein trübseliges, hoch aufgeschossenes, großes Haus mit schwarzbraunem Stuck überkleidet und von einem kahlen, unfertigen Garten umgeben, ohne Busch oder Blume darin, ein schauerlicher Anblick. An der offenstehenden eisernen Tür, die in die Umzäunung führte, befand sich eine neue Messingplatte, auf welcher in großen schwarzen Buchstaben »Sanatorium« zu lesen war. Der Droschkenkutscher zog die Glocke, ihr Schall hallte durch das öde Haus wie eine Totenglocke, und der bleiche, verwitterte, alte, schwarz gekleidete Diener, der auf das Geläute erschien, sah aus, als wäre er eben dem Grabe entstiegen, um seine Pförtnerpflicht zu erfüllen. Der Geruch von nassem Pflaster und neuem Firnis strömte mir aus dem Hause zu, während von mir der kältende Hauch der feuchten Novemberluft in dieses eindrang. Im Augenblicke selbst achtete ich nicht darauf, wie ich indes jetzt schreibe, entsinne ich mich, dass mich schauderte, als ich die Schwelle überschritt. Ich gab dem Diener als meinen Namen Mrs. Armadale an und wurde in den Wartesaal geführt. Die Feuchtigkeit ließ selbst das Feuer auf dem Kaminroste nicht aufkommen. Die einzigen Bücher, welche auf dem Tische lagen, waren des Doktors eigene Schriften in nüchternen, schwarzbraunen Einbänden, und der einzige Gegenstand, der die Wände schmückte, war das fremde Diplom unter Glas und Rahmen, welches der Doktor zugleich mit dem fremden Namen käuflich an sich gebracht hatte. Nach ein paar Minuten trat der Eigentümer des Sanatoriums ein und hielt in freudigem Erstaunen, als er mich erblickte, die Hände in die Höhe. »Ich hatte keine Idee, wer Mrs. Armadale wäre«, sagte er. »Meine liebe Dame, haben Sie auch Ihren Namen gewechselt? Wie hinterlistig von Ihnen, mir bei unserem Zusammentreffen diesen Morgen nichts davon zu sagen. Kommen Sie in mein Privatzimmer. Es kann mir nicht einfallen, eine alte und teure Freundin wie Sie in dem allgemeinen Patientenwartezimmer zu empfangen.« Das Privatzimmer des Doktors lag nach hinten heraus und sah auf Felder und Bäume, die wohl dem Untergang geweiht, aber vom Baumeister noch nicht zerstört waren. Schreckliche Gegenstände in Glas, Messing und Leder, verschlungen und gewunden, als wären sie fühlende Wesen, die sich vor Schmerz und Todesangst krümmten, nahmen das eine Ende des Zimmers ein. Ein großer Bücherschrank mit Glastüren erstreckte sich über die ganze gegenüberliegende Wand und zeigte auf seinen Regalen lange Reihen von Glasgefäßen, worin in einer gelben Flüssigkeit formlose, tote Geschöpfe von einem monotonen Weiß schwammen. Über dem Kamin hing eine Sammlung fotografischer Porträts von Männern und Frauen in zwei großen Rahmen, die in kleinem Zwischenraume nebeneinander angebracht waren. Der Rahmen zur Linken stellte in Bildern en face die verschiedenen Wirkungen von Nervenleiden vor, der zur Rechten die Verheerungen, welche der Wahnsinn im Gesichte der Menschen hervorbringt. Den Zwischenraum zwischen beiden zierte ein elegant illuminiertes Blatt mit dem altehrwürdigen Motto »Besser vorgebeugt als kuriert«. »Da bin ich mit meinem galvanischen Apparat und meinen präparierten anatomischen Raritäten und was sonst noch dazugehört«, begann der Doktor, während er mich in einen Stuhl neben dem Kamin drückte. »Und grad über Ihnen bittet mein System stumm um Ihr Interesse, in einer Gestalt, die ich Ihnen jetzt ganz offen und rückhaltlos darlegen will. Das Haus hier ist kein Irrenhaus, meine liebe Freundin. Mögen andere den Wahnsinn behandeln, wie sie wollen. Ich komme ihm zuvor. Bis jetzt sind noch keine Kranken im Hause allein. Wir leben in einer Zeit, wo Nervenzerrüttung, eine Schwester des Wahnsinns, in steter Zunahme begriffen ist, und bald genug werden sich Leidende einstellen. Ich kann warten, wie Harvey und wie Jenner gewartet hat. Jetzt aber stemmen Sie Ihre Füße hier auf das Kamingitter und erzählen Sie mir von Ihnen selbst. Natürlich sind Sie verheiratet, und was für ein hübscher Name. Empfangen Sie meine besten und herzlichsten Glückwünsche. Sie besitzen die beiden größten Segnungen, welches das Geschick dem Weibe spenden kann, einen Gatten und ein Daheim.« Bei der ersten passenden Gelegenheit unterbrach ich den genialen Fluss von des Doktors Beredsamkeit. Ich bin verheiratet, die Verhältnisse sind jedoch keineswegs gewöhnlicher Art, sagte ich ernst. Meine derzeitige Lage weiß nichts von den Segnungen, wie sie in der Regel und in der Annahme nach dem Weibe zuteil werden. Bereits bin ich in einer Situation, die ihre sehr ernsten Verlegenheiten hat, und binnen kurzem dürfte ich mich sogar in einer Lage befinden, wo mir sehr ernste Gefahren drohen. Der Doktor schob seinen Stuhl etwas näher zu mir heran und fiel sofort in seine alte ärztliche Manier und seinen alten konfidentiellen Ton. »Wenn Sie mich konsultieren wollen«, sagte er sanft, »so wissen Sie ja, dass ich in letzter Zeit sehr gefährliche Geheimnisse zu bewahren verstanden habe, und auch das ist Ihnen bekannt, dass ich zwei an einem Ratgeber sehr wertvolle Eigenschaften besitze. Ich erschrecke nicht so leicht, und es kann mir unbedingt vertraut werden.« Selbst jetzt, in der 11. Stunde, wo ich mit ihm allein in seinem Privatzimmer saß, zögerte ich noch. Es war mir so neu und ungewohnt, jemand anders als mir selbst zu trauen. Und doch, wie konnte ich es umgehen, in einer Verlegenheit, wo es sich um eine Frage von Recht und Gesetz handelte, jemand anders zu Rate zu ziehen? »Ganz wie Sie wollen, das wissen Sie«, setzte der Doktor hinzu, »ich fordere vertrauliche Mitteilungen nie heraus. Ich pflege sie nur zu empfangen.« Da gab's nun keinen Ausweg mehr. Ich war nicht gekommen zu zögern, sondern zu sprechen. Ich riskierte es und sprach, »Die Angelegenheit, in der ich Sie gern konsultieren möchte, liegt nicht, wie Sie zu denken scheinen, innerhalb des Bereichs Ihrer ärztlichen Praxis. Ich glaube indes, Sie werden mir Beistand gewähren können, wenn ich Ihrer größeren Praxis als Mann von Welt vertraue.« Zuvor aber mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich Sie bestimmt überrasche und möglicherweise erschrecke, ehe ich mit meiner Geschichte zu Ende bin. Nach dieser Einleitung begann ich meine Rede und sagte ihm, was ich beschlossen hatte, ihm zu sagen, nicht mehr. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. November 2023.